Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Das Summen einer großen Anzahl Mücken ist in einiger Entfernung zu hören. Unter den Füßen knirscht der Kies bei jedem Schritt. Der Schweiß läuft mir in die Augen. Mein rechter Arm zittert, als ich ihn anhebe. Ich schließe das eine Auge, schaue konzentriert nach vorne. Die Hand schließt sich fest um den Griff der Pistole. Dann drücke ich ab. Also gut, ganz so weit ist es nicht gekommen. Aber nach 10 Tagen Alaska und einem Besuch bei dem wohl schrägsten Zweig der Familie wäre es fast dazu gekommen, dass ich eine waschechte Schusswaffe abfeuere. Aber nochmal ganz von vorne. Es fing alles damit an, dass mein Onkel, der in Chicago lebt, mich für den Sommer eingeladen hatte. Da er beruflich nach Fairbanks, Alaska reisen musste, hatte er mich mitgenommen und einen Aufenthalt bei unseren Verwandten in Anchorage organisiert. An was denkt man eigentlich, wenn man Alaska hört? Schnee, Berge, Winter, Grizzlybären und Eskimos? Naja, in Fairbanks angekommen, fiel mir auf, dass das nicht wirklich das Alaska ist, das ich mir so vorgestellt habe. Es war sommerlich warm, wärmer als in Chicago. Der einzig sichtbare Bär war ausgestopft und stand neben der Gepäckannahme des Flughafens und die Bewohner schienen überwiegend weiß und im wahrsten Sinne des Wortes hinterwäldlerisch zu sein. Dazu aber später noch mehr. Bevor ich dann mit dem Zug Richtung Anchorage aufbrechen soll, verbringen wir noch eine Nacht im Hotel North Pole in der Santa Claus Lane. Meinem Onkel scheint es im Hotelzimmer zu warm zu sein. Er lässt die ganze Nacht das Fenster offen und stellt die Klimaanlage an. Dass es die ganze Nacht wegen der Sommerzeit nicht dunkel wird, scheint dann nur noch nebensächlich zu sein. Am folgenden Tag geht es dann los. Alleine mit dem Zug durch Alaska zu den verrückten Verwandten. Viele Geschichten hatte ich schon gehört. Von John, dem Vater, der mit einer Gruppe von Pudeln an einem der größten Schlittenhunderennen Alaskas, dem sogenannten Iditarod, teilgenommen hat. Von der äußerst unbelasteten Einstellung zum Tragen von Schusswaffen. Von der Abneigung gegen die Auswärtigen, die nicht aus dem Staat kommen, sondern eventuell aus den Lower 48, den anderen US-Staaten. In Wasilla, einem Vorort von Anchorage angekommen, steige ich mit gemischten Gefühlen aus dem Zug. Wasilla ist übrigens das Städtchen, aus dem die ehemalige Gouverneurin von Alaska und rechtskonservative Republikanerin Sarah Palin stammt. Das ist die Frau, die 2008 beinahe Vizepräsidentin der USA geworden wäre und in einem Fernsehinterview erklärte, sie könne Russland von ihrem Garten aus sehen. There are next door neighbors and you can actually see Russia from land here in Alaska. Dass man Russland von Wasilla aus sehen könnte, erscheint nicht nur aufgrund der Entfernung schwierig zu sein. Hohe Berge umschließen die Stadt von allen Seiten. Als ich also mit solchen Gedanken aus dem Zug steige, höre ich schon eine laute Stimme rufen. Lars! In einiger Entfernung sitzt eine etwa 30-jährige Frau mit einem kleinen Kind auf einer Bank. Das ist also meine Cousine Tabby mit ihrem Sohn Dalton. Dem gemeinen Hörer soll an dieser Stelle gesagt sein, dass die Begriffe Cousin und Cousine im Laufe dieses Berichts sehr lose verwendet werden. Die Verwandtschaftsbeziehungen sind tatsächlich ein bisschen entfernter und weitaus komplexer, als sie erscheinen mögen. Auf jeden Fall ist Cousine Tabby die Tochter von John, dem Pudelschlitten-Experten. Auf der Fahrt zu dessen Haus stellt sich dann heraus, dass sie das gleiche Hobby betreibt, allerdings nicht mit Pudeln, sondern mit richtigen Schlittenhunden. Auf der Autofahrt lerne ich viel über Hunde, über das Trainieren von Schlittenhunden, die Pflege und die verschiedenen Rennen, an denen die Familie schon teilgenommen hat. So vergeht die 20 Minuten lange Fahrt zum Haus von Vater John. Kurz vor dem Tor zum Grundstück, hinter dem sich schon mehrere Hunde gespannt aufgestellt haben und uns mit einem wolfsähnlichen Geheul begrüßen, bleibt Tabby mit dem Auto stehen. Sie muss das Tor öffnen und mich noch einmal vorwarnen. Ihr Blick ist immer noch sehr freundlich, aber es hat sich etwas Ernstes in diesen Ausdruck gemischt. Glaub am besten nicht alles, was mein Vater dir so erzählt. Sie klingt relativ locker, aber irgendwie auch etwas besorgt. Wenig später, als wir dann beim Abendessen sitzen, kommt ein Mann ohne T-Shirt und mit einem verschmitzten Gesichtsausdruck in die Küche. Das ist John, der Vater von Tabby. Auch er ist, wie ich jetzt erfahre, mein Cousin. Nachdem er sich versichert hat, dass mein Englisch ausreichend ist, um seine Ausschweifungen zu verstehen, und ich ihm versichert habe, dass ich diese ominösen Verwandten aus dem niedersächsischen Celle wirklich nicht kenne, beginnt er, mal etwas ganz Neues, vom Schlittenhunderennen zu erzählen, wie er mehrere Jahre in Folge mit den Pudeln am Iditarod teilgenommen hat. bis die Veranstalter die Regeln geändert haben und Pudel von der Teilnahme ausgeschlossen wurden. Er zeigt mir mehrere Bücher, die ihm gewidmet sind. Vornehmlich sind es Bilderbücher für Kinder. Eines erzählt die Geschichte vom Weihnachtsmann und seiner Frau, deren Rentiere am Vorweihnachtsabend erkältet sind und den Schlitten nicht ziehen können. Kurz bevor die weltweite Bescherung ausfallen muss, taucht auf einmal die Schwester von Santas Frau auf. Da sie mit einem Pudelschlitten gekommen ist, übernehmen die zierlich aussehenden Hunde das Ziehen des Weihnachtsschlittens. Ende gut, alles gut. Ein paar Tage später entdecke ich dann auf YouTube einen Ausschnitt aus einer alten Late-Night-Show Anfang der 90er Jahre. John war dort zu Gast, um über sein Leben als Pudelzüchter zu berichten. And he said, you know, John, back in the old country, we have one person in every village called village idiot. And I see in Alaska, it is no different. Very good. Now do Jack Nicholson. I'm sorry. Er erzählt mir ausschweifend, dass er immer noch mit Hollywood verwandelt, um sein bewegtes Pudelleben verfilmen zu lassen. Am besten sogar als Fernsehserie, da diese mehr einbringen würde als ein Kinofilm. Im Moment seien einige chinesische Investoren daran interessiert. Er ist richtig in seinem Element. Seine Hoffnung ist wohl immer noch sehr groß, obwohl das Projekt sich schon seit Jahren hinzieht. Die anderen Mitglieder der Familie werden immer wieder das Gesicht verziehen und die Augen verdrehen oder einfach lauthals lachen, wenn man sie auf diese Pläne Johns anspricht. Am nächsten Tag fahren wir dann in den Ort, um im örtlichen Supermarkt eine Angellizenz zu besorgen. Natürlich nicht ohne Hunde. 4 Stück in einem kleinen Pickup. 2 der Hunde springen kontinuierlich vom Rücksitz auf die Vorderbank. Es riecht nach nassen Hunden, alles ist voller Haare und ein einstimmiger Chor hechelnder Hunde begleitet jede Kurve. Erstaunlicherweise gewöhnt man sich ziemlich schnell an diese Umstände. Ob das schon das richtige Alaska-Erlebnis ist?